kann man eigentlich von Aushilfs-CDs Kurzwelle überschwemmt werden? Willkommen zurück. Hallo. Ja, ich habe die letzten Folgen irgendwie aktuell noch nicht veröffentlicht gehabt und ich habe jetzt gerade so die Idee, ich glaube, ich baller die einfach auf einen Schlag raus. Also bei euch im Podcatcher hat es jetzt wahrscheinlich mehrmals geklingelt und eingeschlagen und da kam jetzt dann ein ganzer Sack voll Folgen. Ja. Also wenn ihr nicht sowieso schon seit Wochen nicht mehr abgerufen habt, aber jetzt, wenn ihr jetzt so, keine Ahnung, von heute auf morgen abgerufen habt und jetzt... Ja, dann habt ihr jetzt auf jeden Fall mehrere Folgen. Die habe ich nämlich alle bisher nicht veröffentlicht gehabt. Und dementsprechend, ich habe gerade so darüber nachgedacht, ach, welche Reihenfolge wollen wir die wie wo veröffentlichen? Ach komm, alle raus, alles muss raus, was keine Miete zahlt. Und dementsprechend, ja, da sehe ich dann tatsächlich mal, ob Folgen irgendwie selektiv gehört werden, also aufgrund des Titels oder aufgrund der Länge. Oder ob Folgen einfach stumpf eine nach der anderen durchgehört werden. Also die dürften dann quasi alle die gleiche Hörerzahl haben, die gleiche Viewzahl haben quasi. Und ja, dann sehe ich das auch mal. Ist ja mal spannend, weil ja, so ein bisschen schaut man ja zumindest mit Neugier auf solche Zahlen. Auch wenn die natürlich nicht wirklich relevant sind, sodass man da sagt, ach ja, ich mache da mal in die Richtung oder in die Richtung irgendwas. Also tatsächlich ist es ja so, viele Dinge, die man tatsächlich im Marketing ja macht, sind ja durchaus so ein bisschen mit A/B-Tests und man schaut, welcher Titel funktioniert besser, welches, ja, machen wir ja nicht. Wir haben ja auch bei Die Elite beispielsweise Titel aus der Hölle, also die sind alle eher so, dass wir sagen, ja, die sind irgendwie albern und man sitzt dran und denkt sich, hä, was wollen die uns damit sagen oder ja. Und dementsprechend, nee, wir optimieren da nichts, ich optimiere hier nichts und ich werde hier jetzt auch nicht irgendwie den Modus irgendwie wechseln, nur weil irgendwer was geiler findet als was anderes. Ich wurde ja auch schon mal gefragt, warum ich hier nicht so ein Format mache wie Philipp Jordan ungeschnitten, sprich einfach nur ins Mikrofon quatschen und das über mehrere Stunden und viel aus dem Privatleben erzählen währenddessen und dann vielleicht noch ja, kurz mal an die Tür gehen oder dies oder das oder sel oder jenes. Also nee, das muss echt nie sein. Doch, das kann durchaus ein spannendes Format sein. Ich bin da, glaube ich, nicht so der Typ für und ich bin da nicht so spannend für. Dementsprechend kriegt ihr hier, außer die Kurzwelle ist es halt nicht, ist es nicht ungeschnitten, auch nicht. Das beziehungsweise eigentlich schon, aber ja, ich nehme hier einfach mehrere Takes auf. Also das ist jetzt auch schon, glaube ich, der dritte oder vierte Take, den ich jetzt über längere Sachen gemacht habe. Also ich spreche das in der Zwischenzeit ja alles in einem Aufwasch. Und wenn das jetzt hier nicht passen sollte, wenn ich mich jetzt hier verhaspel, dann starte ich einfach nochmal neu. Die Folgen sind so kurz, da geht es. Und meistens verhaspelt man sich ja auch in der ersten paar Minuten, gell? Oder spricht Schwäbisch. Ja, ja, zu den Zahlen ist ja eh so eine andere Geschichte. Ich habe die Tage mal mit so einem Marketeer für Podcasts gesprochen und der hat dann auch rausgehauen, ja, TKP für Podcasts, also 1000er Kontaktpreis. Und danach immer so, Moment, 1000er? Für so manches Format ist da 1000er dann doch etwas hochgegriffen. das muss dann nicht sein. Also die Kurzwelle ist, ja, noch weit entfernt von der 1000 pro Folge. Also, das kriegen wir nicht hin hier mit. Also, wenn ich da mal irgendwann eine Rezension kriege auf iTunes, dann bin ich immer happy, aber vorher wird es, glaube ich, nichts mit den 1000 Hörern. Ja, so viel habe ich heute gar nicht zu erzählen. Ich wollte eigentlich nur schon mich darüber amüsieren, dass ich jetzt wahrscheinlich dann mehrere Folgen auf einen Schlag raushau und ihr wahrscheinlich staunt und fragt, wieso denn jetzt so viele auf einmal? Mal schauen, ob ich die Schlagkraft beibehalte und nächste Woche dann wieder so mehrere Folgen auf einen Schlag veröffentliche. Ich glaube es allerdings nicht. Es wird auch wieder ein bisschen ruhiger werden und mal gucken, Gäste müssen ja auch irgendwo mal rangekarrt werden. Und dementsprechend, ich wurde gefragt, was ich über die Stuttgarter Podcaster-Kollegen halte, von den Podcaster-Kollegen halte. Ja, kann ich bei Gelegenheit gern mal irgendwie mit so einer Liste mich hinsetzen und darüber sprechen. Ich meine, wir hatten jetzt bei die Elite auch einen zu Gast und war gut, war unterhaltsam, kann ich nur empfehlen. Und die anderen haben wir auch eingeladen und da mal schauen, vielleicht klappt es ja mit dem einen oder anderen noch, dass wir da ein Gespräch führen. Ist jetzt nicht so, dass die in der Zwischenzeit auch alle wirklich 100% aus Stuttgart sind, die da in diesen Listen sind. Die sind ja auch teilweise schon wieder etwas weiter verteilt. Also wenn es Duos sind, dann ist da manchmal nur ein Teil aus Stuttgart, das ist ja auch nicht schlimm. Zeilen und ich sind ja auch nicht 100% aus Stuttgart ursprünglich gewesen und wäre er nicht hergezogen oder würde er jetzt wegziehen, wären wir ja auch wiederum ein Stuttgarter Podcast mit nur einer Hälfte in Stuttgart. In diesem Sinne, lasst euch gut gehen und die nächste Folge kommt bestimmt. Vielleicht, wie gesagt, werde ich mal über die Stuttgarter Podcaster was erzählen. Da höre ich ja, habe ja in alle Podcasts reingehört und habe da durchaus eine Meinung dazu. Und kann natürlich auch ein bisschen Lob holen. So wirklich fies kritisieren will ich, glaube gar nicht. Das ist nicht so mein Ding. Muss nicht sein. Weil die haben alle was auf ihre Art und Weise. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Tschüss.